Ich habe früher immer Disco gemacht im Jugendzentrum und also ich muss ehrlich sagen, ich drehe ganz gerne mal laut auf. Ja.